Wenn ich die Brücke gibt, dann ist die Zeichen, jede war ein Grund. Die Zukunft könnte ich jede hören, außer lernen war nicht los. Im 19. war so weit, da bin ich nur ein Zimmer zwei. Die Lebe zum Bankrott, mein Mutter ist in Quälerei. Es ist bis ohne Ende, wünsche keine Pause. Freund, hast du nie gehabt, das Büro ist dein Zuhause. Das kann doch nicht alles sein. Das hält doch kein Haus. Ey, Alter, komm mal klar. Geh mal richtig aus mir raus. Das kann doch nicht alles sein. Das hält doch kein Haus. Ey, Alter, komm mal klar. Geh mal richtig aus mir raus. Mittlerweile bist du 30, hast noch Frau und Kind. Dein Konto ist leicht gefüllt und der Beruf bestimmt. Er bestimmt dein Leben, deine ganze Existenz. Freitag hast du nie gehabt, dafür den neuen Weg. Die Jahre, die vergingen, schneller als gedacht. Die Rente nehmen mehr, du wolltest dich auf den Tag. Dein Körper war geeitert, ist der Quartier groß. Bei deinem letzten Arbeitstag gab er dir den Gnadenstoß. Sollte alles sein. Er hielt es nicht mehr aus am letzten Arbeitstag. Ging ihm die Lichter aus. Es sollte alles sein. Er hielt es nicht mehr aus am letzten Arbeitstag. Ging ihm die Lichter aus. Let's go!